Erster Hiob antwortete und sagte, Zweiter, meine Klage ist auch heute noch bitter. Gottes Hand ist schwer auf mir. Dritter, ich wünschte, ich könnte Gott finden. Ich möchte zu seinem Platz gehen. Vierter, ich würde ihm meine Geschichte erzählen. Ich habe viele Beweise für ihn. Fünfter, ich möchte seine Antwort hören. Ich will wissen, was er sagt. Sechster, kämpft er mit seiner großen Kraft gegen mich? Nein, er hört mir zu. Siebter, ein ehrlicher Mensch kann dort mit ihm reden. Dann bin ich für immer frei. Achter, ich gehe nach Osten, aber er ist nicht da. Ich gehe nach Westen, aber ich sehe ihn nicht. Neunter, er arbeitet im Norden, aber ich sehe ihn nicht. Er geht nach Süden, aber ich finde ihn nicht. Zehnter, aber Gott kennt meinen Weg. Wenn er mich prüft, bin ich wie reines Gold. Elfter, ich bin immer auf seinem Weg geblieben. Ich bin nicht davon weggegangen. Zwölfter, ich folgte seinen Regeln immer. Ich behielt seine Worte in meinem Herzen. Dreizehnter, aber Gott ändert sich nicht. Niemand kann ihn stoppen. Er tut, was er will. Vierzehnter, er beendet seinen Plan für mich. Er hat noch viele solche Pläne. Fünfzehnter, deshalb habe ich Angst vor ihm. Wenn ich darüber nachdenke, zittere ich. Sechzehnter, Gott macht mein Herz schwach. Der Allmächtige macht mir große Angst. Siebzehnter, die Dunkelheit macht mich nicht fertig. Auch das Unglück zerstört mich nicht.